Abschnitt 13 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fieberträume. Erstens. Welch ein Ringen, sprach der Prior. Kommt denn niemals die Erlösung? Nein, ich meine nicht das Sterben. Nein, ich meine die Genesung. Guter Beda, frommer Glaube, mahnt uns frischen Mut zu fassen. Diesen hat uns Gott gesendet, und er wird ihn leben lassen. Beda drauf, dir keimt die Hoffnung aus dem Wunsch, der helfen möchte. Still, genügsam, gleich dem Moose, das sich nährt vom Tau der Nächte. Doch Erfüllung blüht und sprießet aus dem Forschen und Begreifen. Goldne Frucht im goldenen Lichte, nur der Sonne kann sie reifen. Vater Prior, alte Meister, lehrten mich der Dinge Wesen, ahnend, manches Blatt im großen Buche der Natur zu lesen. Und gegebnet sinnig fördernd hab ich dies und das erfahren, denn ich ging mit offenen Augen und ich geh in kreisen Haaren. Doch zum Trotz den kreisen Haaren, wohl zur Strafe meiner Sünden, kann ich dieses dunklen Siechtums dunkle Tiefe nicht ergründen. Fürchten muss ich fast mit Grauen, dass im Leib des Qualverzehrten einer hause der Verwiesnen, die sich gegen Gott empörten. Eilrat sprach, nur Traumgebilde, Hirngespinste eines Kranken, schnell wie Sturmgewölk zerflattert, sind es, die in Wirr umschwanken. Lächeln kann er wie ein Mädchen, wie ein Bärseck kann er knirschen, jetzt im Garten bricht er Blumen, jetzt im Walde geht er pirschen. Meist auf Thorkels dunkelm Drachen schweift er durch den weiten Norden, und mir selber ist beim Lauschen ein Erinnern wach geworden. Denn ich bin ihm oft begegnet, als ich noch in wilden Jahren rasend durch die Sund und Meere mit dem Wikingsvolk gefahren. Viel genannt, der stumme Sachse, hieß er bei den Schwertgenossen, doch vernehmt, er spricht, und wieder jagt er auf den blauen Rossen. Zweitens. Wie ein toter Stör im Sande, klebst du an derselben Stelle, Thorkell, sieh, die Wimpel flattern, mehrwärts locken Wind und Welle. Mehrwärts spreizen sich die Franken, hast du Normanns Blut im Herzen, über sie, die eitlen Prahler, mit dem Schwert hinweg zu scherzen. Thorkell, sieh die Wimpel flattern, lass den frischen Hauch uns nützen. Willst du träumen, kannst du träumen, wenn wir auf der Metbank sitzen. Drittens. Nein, ich mag nicht, kleine Thora, süßer Met, dein braun Gebräute, nippst du auch am Rand des Hornes? Nein, es schafft mir wenig Freude. Quellenkühle, einen Helm voll, bringt mir aus dem Born im Grunde, denn in seines Durstes Qualen sucht der Edelhirsch der Wunde. Und an stiller Bergeshalte lauscht ein Reh in Tau und Blüten, vor dem Wolf, dem falschen Schleicher, mag das fromme Scheu sich hüten. Vor dem Wolf, dem falschen Schleicher, mag es fliehen mit bangem Beben, nicht vor mir, du schlanke Elbe, nicht vor mir, du liebes Leben. Kam ich dir in dein Gehege, schwarzer Graf, du ballst die Brauen, Hildegunde, deine Tochter, ist die seligste der Frauen. Viertens. Finstrer Thorkell, Ringereicher, König auf der blauen Welle, 7 Jahre, finstrer Thorkell, dient ich dir als Heergeselle. Finstrer Thorkell, 7 Jahre, für den Wind und für die Ehre, nicht für Thora, deine Schwester, folgt ich dir durch alle Meere. Dunkel ist die kleine Thora, und ich liebe lichte Locken, lang und sonnig, wie der Flachs an Freiers Rocken. Fünftens. Asbjörn, fest die Faust am Steuer, Thorkell gibt dem Sturm die Linnen, steif gen Westen, seht, dort schwebt sie, seht, dort kleidet sie von hinnen. Steif gen Westen, seht, dort schwebt sie, in des Abends Purpurgluten, ihre Schleier, wie sie flattern, ihre Locken, wie sie fluten. Half ich euch in 50 Schlachten, helft mir jetzt die Braut gewinnen, Asbjörn, fest die Faust am Steuer, Thorkell, gib dem Sturm die Linnen, riesengroß, um ihren Nacken flammt und weht die rote Wolke, und ihr Fuß, der Schnelle, flüchtet auf des Meers empörtem Kolke. Asbjörn, fest die Faust am Steuer, Thorkell, gib dem Sturm die Linnen, steif gen Westen, seht, dort schwebt sie, ah, dort kleidet sie von hinnen. Sechstens. Zornig um den Vorderstäven schäumen die empörten Wellen, ha, die grauen Wasserwölfe, wie sie springen, wie sie bellen. Grimme, graue Wasserwölfe, Helas nimmer satte Meute, was ihr wollt, ihr sollt es haben, Frankenleiber, wüste Beute. Kämpen, seht vom hohen Maste stolz des Kreuzes Banner wehen, und darunter übermütig sich die welschen Wichte blähen. Drauf und knüpft die Hauben fester, werft die Hagen, dran gehalten, rascher Sprung an Bord des Feindes und ein lustig Schädelspalten. Schwertgenossen, jeder wähle, du dort unterm goldenen Helme, du bist mein, zur dunkelblauen fahren heut nur blasse Schelme. Schlanker Knabe, nein, ein anderer sei das Opfer meiner Hiebe, dieser, o, er hat dieselben stillen Augen, die ich liebe. Siebtens. Ost, Süd, Ost, dort dröhnt die Brandung, das sind Englands Kreideklippen. Asbjörn, beigedreht, sonst brechen diese Nacht wir Rumpf und Rippen. Segel ho, ein seltsam Fahrzeug, schwarz der Steven, schwarz die Flanken, auf dem Deck wie Rauch im Winde, bleiche Schemen wehn und wanken. Alle Taue, alle Tücher, die an Mast und Stange schimmern, silbergrau wie Spinngewebe, das hindurch die Sterne glimmern. Ha, das Geisterschiff vorüber, huscht es wie ein dunst'ger Streifen, rastlos bis zur Götterdämmerung, durch die Sunde muß es schweifen. Rastlos bis zur Götterdämmerung, durch die Wasser muß es jagen, jede Nacht vom Belt zur Themse, jede Nacht vom Tweed nach Skagen. Achtens. Nicht ein Tanz auf grünem Anger, nicht ein Spiel um rote Ringe, nein, ein blutig ernstes Werben mit der breiten, blanken Klinge. Hurtig treibt Strom an die Schiffe, weit ins Land, ihr kühnen Wager. Männlich ist's, man fasst den braunen Waldbaron im eigenen Lager. Alter Asbjörn, Kreiser Eber, gestern wetztest du die Wehren, prüf sie heut, auf breitem Markte starrt ein Wald von Frankenspeeren. Gut gehauen, du grimmer Kämpe, magst die Krähen zum Mahle laden? Von den Steinen in die Lüfte dampft des Blutes grauer Schwaden. Wie, du schwankst, doch schafft dem Stolzen wenig harm die rote Ritze, nur das Tor, durch das ein Freier hell sich schwingt zum Göttersitze. Legt ihn auf die Rentierdecke, morgen, wenn die roten Funken sprühn aus 100 Frankengiebeln, wird sein Sterbeöl getrunken. Neuntens. Gutes Schiff umsonst geschüttelt, ward dein Kiel von Wind und Wellen, sind doch Sturm und Nordlands Eiche allvertraute Spielgesellen. Siegwald, nicke nur am Steuer, Wind und Welle sind entschlafen, und im Schein der Abendröte schwellt die Flut uns in den Hafen. Nicke nur, der kluge Drache kennt den Sund, nun schweigt, ich liege arbeitsmüde, reisemüde, in der weiten Wasserwiege. Weckt mich nicht, es war ein raues Tagewerk, nun will ich schlafen. Seht, im Schein der Abendröte schwellt die Flut uns in den Hafen. Zehntens. Eine sitzt mir gegenüber, still und freundlich, Huld und Güte, in den Blicken, auf den Wangen, Lilienschnee und Rosenblüte. Sie? Nicht sie, wohl ihre Schwester, wenn sie eine Schwester hätte, treu mit nimmermüden Augen, wacht sie an der Lagerstätte. Treu, mit nimmermüder Sorge, pflegt sie mich wie einen Kranken. Bin ich krank? O müde, müde, von dem Ringen mit dem Franken. Und mein Kopf, sie nickt, das Kissen, klettet sie und nickt mir wieder. Ah, das Kreuz, das schlimme Zeichen, trägt sie auf dem weißen Mieder. Ah, das Kreuz, zu allem Holden, muss ich stets das Kreuz gesellen, stets das Kreuz, mir macht es Grauen, mehr als Sturm und wilde Wellen. Und es klingt mir stets im Ohre, geh, du gehst zum schwarzen Grafen. Nein, ich will nicht, fremdes Mädchen, gib mich frei und lass mich schlafen. 11. Holde Fraue, allzu lange hab ich Meer und Land durchmessen, allzu lange, holde Fraue, deines Dienstes gar vergessen. Töricht war's, um ferne Kämpfe heimatliches Glück zu tauschen, lindes Wort um Waffentrönen, süßen Sang um Sturmesrauschen. Holde Fraue, sitzen sollt ich, Kränze windend dir zu Füßen, zieren müssten deine Locken, alle Blumen, die da sprießen. Deine Stirne müssten schmücken, alle Kronen, die da schimmern, und des Himmels hellste Sterne drin als Edelsteine flimmern. Allzu lange, holde Fraue, hab ich Meer und Land durchmessen, holde Fraue, allzu lange, deines Dienstes gar vergessen. 12. Die vom Himmel führt zur Erde, wie sie strahlt die bunte Brücke, geh ich aufwärts, eil ich wieder nach der dunkeln Au zurücke. All die ewigen Götter winken, freudig mir vom hohen Saale, Pragisch schlägt der Harfe Saiten, Idun hebt die goldne Schale. Wodan zeigt nach Walhalls Bänken, wo der Rast die Helden pflegen, Dona mit dem Feuerbarte reicht das Methorn mir entgegen. Freya, doch am Prink dort sitzet eine Idis schön wie jene, auf die weiße Ros am Busen tropft und tropft die warme Träne. Nein, ich mag nicht euren Himmel, abwärts muß ich zu der einen, mächtig ist ob allen Mächten einer Jungfrau stilles Weinen. 13. Wasserbrand, die Woge leuchtet, wie der Stahl aus hartem Kiesel, lockt der Bug aus weicher Welle, Funkensprühn und Glutgeriesel, feuchtes flammt und kaltes lodert, klimmende Demanten flimmern, dort und hier in lichten Fluten rote Wunderblumen schimmern. Wasserbrand, in wüsten Knäueln, durch das Flackern, durch das Feuer, selbst erschrocken und erschreckend, ziehen des Abgrunds Ungeheuer. Fast die Ruder, von den Rudern spritzt es heiß, soweit ich blicke, brennt das Meer, in Rauch und Asche stürzt die Welt, und ich ersticke. 14. Glut und Dampf aus allen Fugen, Dampf und Glut aus jeder Ritze, roter Hahn, die Flügel schlagend, kräht er auf der Giebelspitze. Hildegunde, durch das Prasseln hör ich nicht ihr banges Rufen, vorwärts, ob die Balken brechen, aufwärts über morsche Stufen. Ja, ich komme dich zu retten, aus des Feuerberges Schlunde. O, wie heiß die Lohe, ich ersticke, Hildegunde. 15. Ja, das ist die greise Waldfrau, ja, dort sitzt sie, die ich suche. Immer sinnend, immer traurig, blättert sie im Runenbuche. Nein, der Wind, auf kaltem Steine, starrt sie, wie aus Stein gehauen. Tret ich hin, der grimme Wächter, ihr zu Füßen macht mir Grauen. Nein, sie selbst, mit düstern Blicken, misst sie mich vom Zopf zur Zehe. Kannst du wollen, weiße Walla, dass ich trostlos von dir gehe? Still, sie hebt die hagern Hände. Ist's Verwünschung, ist es Segen? Auf des Waldes dunklen Pfaden tritt das Schicksal dir entgegen. 16. Sprich nicht von des Feuers Wüten, nicht vom Zorn der wilden Wasser, nicht vom Götterkroll, die Menschen sind der Menschen schlimmste Hasser. Nicht das Horn des plumpen Brüllers, Schlangenschleichen ist gefährlich. Wie sie schlichen, wie sie gleisten, Rab, wohl bist du rau, doch ehrlich. Fort den Strick am Hals, hinunter, wie zur Hehl auf grauen Wegen, und der Königsbote lachte, das ist Donas Hammersegen. 17. Diethelm, mich erschreckt dein Schweigen, mich verwirrt dein stummes Starren. Diethelm, komm, im dunklen Walde sollst du einen Wolf verscharren, einen ehrlos Vogelfreien, der Gebannte, der Gehetzte, in die Erde muß er kriechen, seines Stamms der Letzte. Letzte, weißt du in den Tannen, Diethelm, wo der Ruh die andern pflegen, sollst du sacht mich zu den andern in das kalte Steinbett legen. Auch den Helm nach Vätersitte, auch das Schwert, ich bin der Letzte. Statt des Schildes, den sie brachen, dieses Wams, das Blutgenetzte. Unbekümmert um den Toten wird der Wind vorüberschauern, und nur sie, die greise Wölfin, in der Nacht am Hügel trauern. Ende von Abschnitt 13.